Die Küste glänzt im Abendlicht. 36 Grad heißer Regen. Meine Sinne benebelt und auf einmal seh ich dich. Baby, was hast du mir zu geben? Eine Nacht oder ein Leben? Und an der Bucht im Sand, da tanzen wir barfuß zusammen am Strand. Sag, spürst du die Magie, obwohl wir uns nicht kennen? Ich führ dich in die Ferne, wo der Sommerwind uns trägt. Wir werden eins zum Beat, verlieren uns in den Wellen. Das Feeling deiner Wärme lass ich nie wieder. Überkommt mich aus dem Nichts. Das Licht wirft unsere Silhouette auf die Stufen der Treppe. Spür, wie du das Eis durchbrichst. Die Nacht schmeckt nach Mai Tai und Limette. Zeig mir jede Facette. Und an der Bucht im Sand, da tanzen wir barfuß zusammen am Strand. Sag, spürst du die Magie, obwohl wir uns nicht kennen? Ich führ dich in die Ferne, Sommerwind uns trägt. Wir werden eins zum Beat, verlieren uns in den Wellen. Das Feeling deiner Wärme lass ich nie wieder gehen. Entführ dich in die Ferne, oder Sommerwind uns trägt. Sag, spürst du die Magie, obwohl wir uns nicht kennen? Führ dich in die Ferne, wo der Sommerwind uns trägt. Wir werden eins zum Beat, verlieren uns in den Wellen.